Eine Veranstaltung zum Beginn des Campings der Schüler aus den nördlichen Überschwemmungsgebieten im Bezirk Nordhamgyong im internationalen Kinderferienlager Songdo-won fand am 21. Oktober statt. Die Schüler, die am Camping teilnehmen und die Lehrer, legten an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im internationalen Kinderferienlager Songdo-won Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. An der Veranstaltung nahmen die Mitarbeiter des betreffenden Bereiches, die Lehrer des Kinderferienlagers und die Schüler teil. Nach dem Trompetensignal zum Beginn des Campings wurde die Campingfahne gehisst. Der Referent und die Redner sagten voller Begeisterung, dank der warmen Fürsorge von Marschall Kim Jong-un würden sie im internationalen Kinderferienlager Songdo-won ein glückliches Campingleben führen. Nach der Veranstaltung gab es den Gratulationsauftritt der Lehrer des Kinderferienlagers für die Schüler, die am Camping teilnehmen. Zuvor am 19. Oktober verabschiedeten sich die Schüler der nördlichen Überschwemmungsgebiete auf dem Chungjino Bahnhof der Jugend im Bezirk Nordhamgyong von ihren Eltern und Lehrern, den Dorfbewohnern, Armeeangehörigen, Erdbauern und Mitgliedern der Baustoßtruppen und traten die Reise zum Campingort an.